Erster Akt, erste Szene, Wirtshaus. Bösel sitzt vor einem Schnitzel mit Erdäpfelsalat, kostet und trägt Wertungen in eine Tabelle ein. Fellner mit Aktenkoffer und der Wirt treten ein. Aha. Sehr schön. Na wunderbar. Sehr schön. Ist das der Speisesaal? Ja. Aha. So viele Gäste haben Sie schon in der Vorsaison, da schon her. Ja. Na klar. Ihr Gasthaus liegt ja direkt an der Bundesstraße nach Mariazell, ne? Ja. Wunderbar. Sehr schön. Brauchen Sie keine Servietten auflegen, ne? Die Wallfahrer sind eh froh, wenn ihnen nach dem Schweinsbratl die Rosengrenze ein bisschen besser durch die Finger rutschen, was? Na ja. Also, wie gesagt, mit den Zimmern ist soweit alles okay, gell? Das mit dem Teppich bringen wir in Ordnung, gell? Ja, ja. Wenn Sie einen Teppich auf ein Linoleum auflegen, es gibt keine Haftung, das rutscht, das müssen wir anbicken, alles klar? Ja. Wir verwenden zu diesem Behufe Klebestreifen vorne, links, hinten, in der Mitte, rechts. Ja. Wir sehen das in den feinsten Hotels, gell? Bad Hofgastein, Bad Gastein, Video am Zimmer, Minibar, aber am Gang haut es dir auf die Goschen. Ja. Daher Klebestreifen. Ja. Sie machen das mit den Klebestreifen? Ja, ja. Fein. Was wir sonst noch empfehlen, sind die Saunageländer. Besonders bei älteren Gästen haben wir festgestellt, sie wollen natürlich mit den Jüngeren mithalten, setzen sich auf die oberste Stufe und wumm. Haben Sie schon Saunageländer? Na. Aber Sie haben doch ältere Gäste, oder? Wir haben keine Sauna. Verstehe. Gut. Wie gesagt, mit den Zimmern ist soweit alles in Ordnung. Wegen der kulinarischen Belange wenden Sie sich an den Herrn Bösel, der testet gerade Ihre Schnitzel. Ja, ja. Aber ich denke doch, eine lobende Erwähnung in unserem Prospektal müsste drinnen sein. Eine Frage habe ich noch, interessiert mich nur persönlich. Sagen Sie eigentlich was anderes auch außer Jo? Ja. Fein. Sonst noch was? Naja, ich glaube, dass die Relativitätstheorie eher den Abschluss der traditionellen Physik darstellt, während die Quantentheorie ja völlig neue Dimensionen eröffnet. Ne? Ja, und da spürt er sich dann natürlich ab. Fellner ins Funktelefon. Schatzi? Du, wenn du das abhörst, ich glaube, ich habe die Butter heraußen stehen lassen nach dem Frühstück. Die gehört in den Kühlschrank, gell? Die drin sonst. Wenn du schon in den Kühlschrank reinschaust, die Zucchini-Körn verbraucht, gell? Alles Liebe, 3, 2, 1, Bussi. Fellner schaltet ab und setzt sich zu Bösel. Es wird frisch, wenn die Sonne weggeht. Ich persönlich mag ja den Frühling eigentlich sehr gern, wenn so die Natur erwacht. Obwohl es im März oft so sein kann wie im November, so trüb und so. Nur mit dem Unterschied, dass Weihnachten vorbei ist und die Zecken kommen. Ja, aber auch der Sommer, ne? Also draußen sitzen, in der warmen Luft, ein bisschen tanzen, ein bisschen ausflippen. Obwohl ich glaube, den Rhythmus im Blut haben eigentlich eh nur die Neger, ne? Im Herbst wiederum sind die Weintrauben billiger. Ich esse gerne Weintrauben persönlich, also auch der Winter, ja, also so ein bisschen spazieren gehen in der klaren Luft, dann einen Tee mit rum. Obwohl, es gibt ja keinen richtigen Winter mehr, obwohl es in der Nacht abkühlt, ne? In der Wüste wird es oft so heiß, dass selbst die Tiere, die es gewohnt sind, nicht in die Sonne gehen. Fellner blättert in seinen Unterlagen. Das ist lustig. Heute ist der 5. und wir sind im 5. Gasthaus. Ja, wie gesagt, also wir müssen heute noch nach Kirchdorf, weiters nach Timling, Kirchenau und Altenmarkt, morgen nach Strunshofen, Nöchling, Siegerding, Duxing und Diersbach. Um 13:30 sind wir in Kirchdorf, es ist es 10:50, also in 40 Minuten müsste sich das ausgehen, wenn wir einen Zahn zulegen und ich gehe davon aus, dass wir einen Zahn zulegen. Bösel wirft das Besteck klirrend in den Teller, trinkt sein Bier in einem Zug aus und geht ab. Ohne auf Fellner zu warten. Naja, wenigstens ist Frühling. Blackout.